Tag und Nacht macht die Runde. Täglich um die Erde und macht die Menschen so satt. Und macht die Menschen so satt.